Es könnt Gott auf mich schissen, du, dass du wieder öfters mal dann draußen. Schlechtes Wetter und ich sag, ich möchte bezahlen, doch deshalb versink ich nicht im Boden wie Heringe. Ja gut, ich schwimme auch im Wasser, was macht mehr Sinn? Das lass ich mir nicht bieten, er kann tun und lassen, was er will. Ich schau mein Leben an und denk mir, was für ein krasser Film. Lass meinen Sitznachbarn stellen, Gott verdammt, was für eine Laufzeit. Die Produktionskosten liegen in den Millionen, wo man's auftreibt. Das Geld liegt auf der Straße oder schwirrt durch die Luft und das Glas vom Masterplan und so weiter. Für mich Schluss in jeder Tag, könnte der Tag meines Todes sein, voll gepissten Hosen, weil auf dem Bande voller Drogen rein und Schwupps war's das, ein Plan für dieses Jahr. Keine Tour, keine Crewbeats, ein Riesenplan, hat viel genützt, nur weil ich Planung nicht schlecht rede. Kann nützlich sein, aber nicht während ich Rap lebe. Yes, yo, von wegen heute ist ein gottverdammter Scheißtag. Mir geht's nur noch voll klar, dass man sich immer leicht hat. Doch irgendwie läuft's weiter wie eine Rolltreppe. Und mir scheißegal, wenn ich euch damit volltexte. Von wegen heute ist ein gottverdammter Scheißtag. Mir geht's nur noch voll klar, dass man sich immer leicht hat. Doch irgendwie läuft's weiter wie eine Rolltreppe. Und mir scheißegal, wenn ich euch damit volltexte. Ständiges Gejammer, Schmerz, nur ein Namenszeugnis. Ich freu mich teuflisch, dass keiner von deinen Freunden mein Freund ist. Ich hab alle Gliedmaßen am Körper und kann Wurzeln rauchen, mir könnte nicht besser gehen wie wenn man Wurzeln raucht. Außerdem kein Bock mehr mit auf dem Konto shoppen zu gehen, denn davon kann ich mir nichts kaufen, nur ein Kopf, der mit mir. Hast du noch nicht gesehen, der Reim war fett. That fucked already the game, last week or last day. Ihr lächerlichen Heususen, geht weiter in die Pointstuben. Werdet doch so ein Uchen um, lasst euch weiter treu rufen. Vor lauter Luxus wird man nachlässig, hat vieles, was viele nicht haben und schätzen nicht hässlich. Wenn man bedenkt, dass man doch gesund ist, was der einzige Grund ist, dass man sich mit Problemen umgeht, die im Wesentlichen total nichtig sind. Richtig schlimm, schalt eine Sekunde ab und setz dich mal hin. Damn, von wegen hat das ein gottverdammter Scheißtag. Mir geht's nur noch vor klar, dass man sich immer leicht hat. Doch irgendwie läuft's weiter wie eine Rolltreppe. Und mir scheißegal, wenn ich euch damit volltexte. Von wegen heute ist ein gottverdammter Scheißtag. Mir geht's nur noch vor klar, dass man sich immer leicht hat. Doch irgendwie läuft's weiter wie eine Rolltreppe. Und mir scheißegal, wenn ich euch damit volltexte.